WDR 5. Neugier genügt. Die Jobs werden von einer relativ in Köln bekannten Firma organisiert. Das ist Hochzeitsfotografie im Standesamt bzw. kirchliche Trauungen werden fotografisch begleitet. Das heißt, die ganze Organisation bzw. auch Abrechnung verläuft über diese Firma, aber die Akquise der Jobs hängt von dir ab. Ralf Tomaschett, Anfang 40, entdeckte sein Interesse für die Fotografie als Gasthörer an der Kunstakademie in Posen. Vor 10 Jahren kam er nach Deutschland und studierte in Köln an einer privaten Fachhochschule Grafik und Bildbearbeitung. Tomaschett arbeitete mehrere Jahre als freier Assistent für verschiedene Fotografen, bevor er sich als Fotograf selbstständig machte und seither mit unregelmäßigem Einkommen zu kämpfen hat. Man spricht die Leute, die zum Trauungstermin da kommen, an und bietet ihnen seine Leistung an und sagt, okay, das kann ich machen, das ist gut qualitativ und kostet nicht so viel. Also das sollte ja der Standardspruch sein. Und das ist mir immer ganz gut gelungen, die Akquise durchzuführen. Und auch die Aufträge an sich waren immer sehr positiv bewertet, selbst von den Chefs. Die haben ja regelmäßig die Fotos natürlich sich durchgeschaut, kontrolliert und haben gesagt, das entspricht ihrer Vorstellung. Ich hatte aber keinerlei Einfluss oder Kontrolle darüber, wer die Fotos letztendlich kauft und in welcher Auflage, in welche Anzahl. Es gab Tage, wo ich pro Stunde ca. 6-7 Euro bekommen habe, aber es gab auch Termine, wo das deutlich weniger war. Tomaschett, der auch mehrere Semester Betriebswirtschaft studiert hat, ist ein Beispiel für den Arbeitnehmer der Zukunft. Wie ihn 1997 die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen propagierte. Aufgabe der Kommission war, Grundsätze für den Umbau von Staat und Gesellschaft zu formulieren. Der Vorsitz lag bei Meinhard Miegel. Mit von der Partie waren unter anderem der Unternehmensberater Roland Berger und der renommierte Münchner Soziologe Ulrich Beck. Vermeintlich zu hohe Löhne machten Miegel und Co. für die damalige Massenarbeitslosigkeit in Deutschland mit über 5 Millionen Registrierten verantwortlich. Die Autoren sprachen sich für eine größere Ungleichheit bei den Einkommen aus und empfahlen die Etablierung eines Niedriglohnsektors. Ähnlich, so der Jenaer Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre, dachte damals auch Gerhard Schröder. Der hat auf dem Weltwirtschaftsforum von Davos 2005 gesagt, wir haben den modernsten und dynamischsten Niedriglohnsektor der Welt. Innerhalb von 15 Jahren ist dieser Niedriglohnsektor gewachsen von weniger als 15% der Beschäftigungsverhältnisse auf zunächst mal 22,5%. Wer einen Niedriglohn verdient, lebt knapp über oder unter der Armutsgrenze. So wie die promovierte Kulturwissenschaftlerin Manuela Schröder. Ich habe auch eine Zeit lang als Servicekraft gearbeitet. Also das heißt, schickes kleines Uniförmchen und den Leuten sagen, wo die Toilette ist, wo sie ihre Garderobe abgeben können, dass sie die Kunst bitte nicht anfassen sollen. Da habe ich halt für 6 Euro die Stunde gearbeitet, was für einen Servicekraft-Provider wirklich eigentlich nicht das Allerschlechteste ist. 6 Euro brutto, damit kommst du so oder so nicht auf den grünen Zweig. Über 20% der Beschäftigten müssen heute mit Niedriglöhnen über die Runden kommen. Tendenz steigend. Zum Vergleich, in Dänemark sind es nur 11%. Martin Dreschke und Jakob Strehle, Mitte 20, sind flink. In einem Supermarkt räumen sie Schnapsregale ein. Für die Kunden gehören sie erkennbar nicht zum Personal. Sie tragen keine weißen Kittel wie die Verkäufer und Verkäuferinnen, sondern T-Shirts. Sie sind weder Festangestellte noch Leiharbeiter, sondern Dienstleister mit Werkverträgen mit einem Stundenlohn von 6,50 Euro. Gelernte Einzelhändler verdienen in den alten Bundesländern mindestens 9,55 Euro die Stunde. Die größte Dynamik ist entstanden seit der Hartz-Gesetzgebung, also der Agenda 2010 und der Aufwertung sogenannter atypischer Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder auch der Subventionierung von geringfügiger Beschäftigung durch 400-Euro-Jobs, Mini-Midi-Jobs etc. Es gibt insgesamt 1,2 Millionen Menschen, die weniger als 5 Euro brutto die Stunde verdienen. In der Öffentlichkeit dominierte lange Zeit die Vorstellung, dass nur Ungelernte im Niedriglohnsektor arbeiten müssen. Das mag vor 10 Jahren im Großen und Ganzen noch eine zutreffende Vorstellung gewesen sein. Heute stimmt sie nicht mehr. Auch Akademikern und Facharbeitern droht die Verarmung trotz Job. Dazu die geschiedene Ehefrau eines Akademikers. Mein Ex-Mann ist habilitierter Philosoph beispielsweise und hangelt sich von einem Lehrauftrag zum nächsten. 600-700 Euro sind das, glaube ich, im Semester. Ein Semester ist ein halbes Jahr, da haben sie 100 Euro im Monat. Arm trotz Job. Die Erfahrungen des Akademikers gehören für den Kölner Verdi-Gewerkschaftssekretär Benedikt Frank seit Jahren zum Alltag. Also der heftigste Fall, den ich in den 12 Jahren Gewerkschaftssekretärstätigkeit erlebt habe, war vor ungefähr 3,5 Jahren in Berlin. Dort war es so, dass ein Unternehmer, der insgesamt 53 GmbHs in Deutschland hatte, Briefzustelldienstleister, ungefähr, ich bin mir nicht sicher, zwischen 80 und 100 Langzeitarbeitslosen eingestellt hat, denen Löhne versprochen hat, von denen sie dann irgendwann mal leben können, nur vorübergehend sehr geringe Löhne zu zahlen wären. Die beliefen sich dann im Durchschnitt auf 1,50. Das waren halt, wie gesagt, alles Langzeitarbeitslose, die halt sozusagen zusätzlich ein bisschen was verdient haben. Und als sie nach 3 Monaten merkten, sie haben immer noch 1,50 die Stunde, sind die ersten zu mir gekommen. Und es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das Arbeitsamt soweit war, dort nicht mal Zwangs zu vermitteln. Und vor allen Dingen, die Leute konnten nicht mal kündigen in der Zeit, weil die hätten eine Sperre beim Arbeitsamt reingedrückt bekommen, wenn sie eben diesen Aufstockbetrag, auf den verzichtet hätten, wenn sie den gekündigt hätten. Und ich gehe stark davon aus, dass der Unternehmer darauf auch spekuliert hat. Bei all diesen Stellen handelt es sich um Vollzeitjobs. Der Gewerkschaftssekretär stellte auch fest, dass sich prekär Beschäftigte schlechter organisieren lassen, obwohl gerade sie auf Solidarität angewiesen sind. Hintergrund ist häufig erstmal auch eine persönliche Einstellung, irgendwann auch mal einen anderen Job haben zu wollen, dass das halt eben nur überbrückungsweise sein soll, als Beispiel für 5-6 Euro zu arbeiten. Jeder will aus dieser Situation heraus, deshalb geht keiner davon aus, lange in diesem Job zu bleiben und sich dementsprechend auch nicht gewerkschaftlich zu organisieren. Ein Motor für den Ausbau des Niedriglohnsektors waren und sind vor allem Minijobs. Im Einzelhandel sind in den letzten 15 Jahren immer mehr sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs in Minijobs umgewandelt worden. Minijob-Beschäftigte erhalten von vornherein weniger Stundenlohn. Die Arbeitgeber rechtfertigen diese Herabstufung damit, dass Minijobber schließlich auch keine Steuern und soziale Abgaben zu entrichten hätten. Fast 90% der ausschließlich geringfügig Beschäftigten arbeiten mittlerweile für Niedriglöhne, hat Dorothea Voss vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden. Konkret heißt das, rund 60% aller Minijob-Beschäftigten arbeiten für weniger als 7 Euro pro Stunde. Mittlerweile ist jedes 5. Beschäftigungsverhältnis auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Minijob. Die Unternehmen nutzen Minijobs nicht nur strategisch, um Personalkosten zu senken, sondern auch, um gesetzlich verbriefte soziale Rechte zu untergraben. Achim Fanselor hat über mehrere Jahre den Niedriglohnsektor für das Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen untersucht. Man hat es mit einer hohen Beschäftigungsunsicherheit zu tun. Wenn ich in einem Bereich arbeite, meistens ist es ja der Dienstleistungsbereich, wo es keine Tarifverträge gibt, wo es keine betriebliche Interessenvertretung gibt. Also wir erkennen immer wieder Fälle, wo zum Beispiel geringfügig Beschäftigte kein Weihnachtsgeld kriegen, kein Urlaubsgeld kriegen, eine Entlohnung kriegen, die von dem abweicht, was Vollzeitbeschäftigte bekommen. All das ist nicht rechtmäßig. Marianne Weber, Mitte 50, arbeitet in einem Kölner Krankenhaus als ungelernte Küchenkraft. Ihr Stundenlohn beträgt knapp 7 Euro. Das Küchenpersonal ist seit über 10 Jahren in einer eigenständigen Servicegesellschaft angestellt und wird nach dem Tarifvertrag für Betriebsküchen, Casinos, Kantinen und sonstige Verpflegungsbetriebe bezahlt. Lange Zeit galten für Reinigungskräfte, Küchenpersonal, Fahrdienst oder Beschäftigte in Wäschereien von Krankenhäusern Löhne, die sich an den Tarifwerken des öffentlichen Dienstes orientierten. Um Lohnkosten zu sparen, sind seit einigen Jahren viele Kliniken dazu übergegangen, Servicekräfte in eigenständigen Gesellschaften unterzubringen. Dort werden deutlich niedrigere Löhne gezahlt. Besonders niedrig sind die Stundenlöhne der rund 700.000 Minijob-Beschäftigten, die gleichzeitig ergänzendes Arbeitslosengeld II beziehen. Wer sich von seinem Lohn nicht ernähren kann, hat einen Anspruch auf aufstockende Sozialleistungen aus dem Arbeitslosengeld II. Zu beobachten ist, dass immer mehr Firmen ein geringes Entgelt zahlen, weil sie darauf setzen, dass der zum Leben fehlende Rest mit Sozialhilfe aufgestockt wird. Die Grundsicherung des Sozialstaates wird hier von den Unternehmen als Lohnsubvention missbraucht. Lohndumping auf Kosten der Allgemeinheit betrieben. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition will die Verdienstgrenzen sogar von 400 auf 450 Euro ausweiten. Damit gäbe es noch mehr Beschäftigung ohne eigenständige soziale Absicherung. Für die Befürworter des Niedriglohnsektors steht fest, über Billiglöhne ist Dynamik in den deutschen Arbeitsmarkt gekommen. Arbeitslose könnten schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden und später in besser bezahlte Jobs aufrücken, was der Jenaer Soziologe Klaus Dörre grundsätzlich bezweifelt. Es gibt eine Studie des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, gefördert von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die haben versucht, die Mobilität im Niedriglohnsektor zu messen und kommen zu dem Ergebnis, dass pro Jahr etwa 27% den Sprung in bessere Verhältnisse schaffen. Ich glaube, dass man dieser Studie sehr genau auf den Zahn fühlen muss. Es gibt andere Daten, die etwa präsentiert werden vom Institut für Arbeit und Qualifizierung in Duisburg-Essen. Die gehen davon aus, und das deckt sich im Grunde mit unseren Beobachtungen, dass die Aufwärtsmobilität aus dem prekären und Niedriglohnsektor eher abgenommen hat. Das heißt, der Fahrstuhl nach unten, der funktioniert sehr schnell. Aber auch wenn der Fahrstuhleffekt nach oben einmal einsetzen sollte, muss das nicht heißen, dass die Arbeitnehmer nun in sozialpolitisch wünschenswerte Arbeitsverhältnisse aufsteigen. Das musste auch die promovierte Kulturwissenschaftlerin Manuela Schröder erleben, die sich nicht mehr mit 5-Euro-Jobs als Servicekraft auf Messen durchschlagen muss. Netto ist es knapp über 1.000 Euro. Allerdings muss man auch sagen, dass die Lebenshaltungskosten wahnsinnig anziehen und dass dieser Umstand, dass ich mich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangele, doch für mich auf Dauer eine Belastung darstellt, weil ich halt das Gefühl habe, dass permanent das Damoklesschwert über mir schwebt, dass ich halt wieder zum Arbeitsamt gehen muss. Was ich erlebt habe im Jobcenter, was ich für Briefe vom Jobcenter bekommen habe, also mir macht es einfach Angst, wenn ich nach Hause komme und einen Brief im Briefkasten habe, in dem drin steht, bitte ziehen Sie aus Ihrer Wohnung aus, die ist zu teuer. Mehmet Cem ist Mitte 30 und Vater eines 2-jährigen Mädchens. Cem arbeitet in einer Pizzastube für 6,50 Euro netto. Zu wenig, um seine Familie zu ernähren. Also klopft er Überstunden, arbeitet 60 Stunden die Woche. Seine Frau geht zweimal die Woche putzen, schwarz. Cem macht sich Sorgen, dass das Geld dennoch nicht mehr ausreicht, wenn die Eltern für die Unterbringung der Tochter im Kindergarten zahlen sollen. Die Hoffnung, dass die schlecht bezahlte Arbeit nur eine Durststrecke ist, hatte auch die ausgebildete Schauspielerin Tamara Biedenkopf. Sie hielt sich fast ein Jahrzehnt mit Arrangements der Scheinselbstständigkeit über Wasser. Ein durchaus typischer Fall für die Theaterbranche, seitdem die klammen Kommunen ihre Subventionen für die freien Theater kappen, steigt der Druck auf die Schauspieler, für geringste und damit schon sittenwidrige Stundenlöhne zu arbeiten. Ich bin 42 und schon seit einigen Jahren jetzt, ungefähr 10, freiberuflich als Schauspielerin tätig. Man muss halt hartnäckig sein. Ich hatte schon ab dem ersten Jahr hier, und das ist genau das Theater, von dem ich mich jetzt gerade verabschiede, immer wieder Verträge dort. Da das aber eines von den ganz vielen nicht subventionierten Theatern ist, die von den Einnahmen leben, zahlen die sehr schlecht. Das heißt, man wird für die Proben nicht bezahlt und man kriegt Vorstellungsgagen, die nichts zu tun haben mit Stückverträgen an Stadttheatern. Also es hat jemand mal für mich umgerechnet, dass ich das mit dem Aufwand, also hinfahren, Maskenzeit, bis man wieder raus ist, ungefähr auf einen Stundenlohn von 5 Euro rauskommt. Und das ist, soweit ich weiß, unter der Armutsgrenze. Trotz großer Ängste klagt die Schauspielerin nun gegen das Theater, ihren Arbeitgeber, in der Hoffnung, damit ein für die Theaterbranche wichtiges Präzedenzurteil bewirken zu können. Die Klage, die ich gegen das Theater führe, die auch bestimmte Gründe hat, hat durchaus Aussicht auf Erfolg, wie mir der Anwalt sagte, weil diese Art von Verträgen, die dort gemacht werden, die das Theater sozusagen selber entworfen hat für die Schauspieler, sie zahlen keine Sozialabgaben, was nur geht, weil sie uns nicht fest anstellen. Sie behaupten, wir sind selbstständig, was aber bei der Anzahl der Arbeitszeit, die die meisten von uns dort verbringen, einfach viel zu hoch ist, also der Zeitaufwand. Wir sind in viel zu vielen Stücken drin. Ich spiele seit über 10 Jahren, teilweise 800 Vorstellungen von einem Stück. Seit 10 Jahren arbeite ich auf Rechnung und das dürfen offiziell Schauspieler nicht tun. Also das ist eine Grundsituation, die die freien Theater, also wenn sie sie nicht initiiert haben, auf jeden Fall sehr zu schätzen wissen, dass sich keine Gewerkschaften dort bilden. Wer in einer solchen Situation den Mut und die Kraft aufbringt, zu klagen, sich zu wehren, verdient Respekt. Denn Menschen, die in einer reichen Gesellschaft in Armut leben müssen, resignieren eher oder werden krank. Statistisch nachgewiesen ist sogar, dass wer mit schlecht bezahlten Jobs über die Runden kommen muss, früher stirbt. Auch der Fotograf Ralf Tomaschett ist sich der Gefahr für seine Gesundheit bewusst, die seine schwierige Situation mit sich bringt. Es ist sehr schwierig, da eine positive Einstellung zum Leben zu behalten, wenn man bedenkt, dass man so gut wie kaum Chancen hat auf Veränderung. Das geht stark auf die Psyche und da muss man schon viel tun, um nicht in Depression abzurutschen. Ich versuche Sport zu treiben. Ich habe es gemerkt, dass es mir gut geht danach, also besser geht im psychischen Sinne. Und ich versuche mich auch künstlerisch zu betätigen, beziehungsweise auch mit Musik umzugeben. Das sind meine Möglichkeiten, meine Hilfe. Die Angst zu verarmen und sich nicht mehr auf den Sozialstaat als Retter in der Not verlassen zu können, ist von den Architekten des Turbokapitalismus sogar erwünscht, meint der Armutsforscher Christoph Butterwegge. In einem reichen Land wie der Bundesrepublik ist die Armut nicht etwa ein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung oder ein politischer Betriebsunfall, sondern Armut ist heute funktional. Armut zeigt denjenigen, die arm sind, da landest du im Extremfall unter den Brücken, wenn du dich den Gesetzmäßigkeiten dieser Hochleistungs- und Konkurrenzgesellschaft nicht unterwirfst. Und Armut zeigt denjenigen, die nicht arm sind, also der großen Mehrheit, da im Extremfall unter den Brücken kannst du landen, wenn du nicht weiter so wie bisher funktionierst. Wirtschaftlichen und sozialen Erfolg eng zu verkoppeln, das gehörte viele Jahrzehnte zum Erfolgsrezept des Modell Deutschland. Die Wettbewerbsfähigkeit verdankte sich nicht billigen Löhnen, sondern der hohen Qualität deutscher Produkte. Die wiederum beruhte auf der hohen Qualifikation ihrer Beschäftigten und einer viele Jahre lang im Ausland bewunderten sozialen Infrastruktur. Wer am Standort Deutschland glaubt, über Lohndumping konkurrenzfähig zu sein gegenüber China und anderen Aspiranten der globalisierten Wirtschaft, wird die von Wirtschaftsforschern hervorgehobenen Stärken Deutschlands schwächen. Nämlich gut motivierte, hochqualifizierte Arbeitnehmer zu haben, die in einer Gesellschaft im sozialen Frieden leben können. Die rot-grüne Landesregierung hat kürzlich den Vorschlag einer Stundenbegrenzung für Minijobs in den Bundesrat eingebracht. Wer mehr als 12 Wochenstunden arbeitet, soll automatisch sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Ein Schritt in die richtige Richtung. Damit allein jedoch wird die millionenfache Armut trotz Arbeit nicht aufzuhalten sein. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.